ich mir gemerkt hätte, wie es heißt, könnte ich es mir nochmal kaufen. Wenn es noch zu haben ist. Ich hab's aus so einem Wühlkasten vor einem Antiquariat. Stück einer Mark. Dann war es ja kein großer Verlust. Aber ich möchte wissen, wie es ausgeht. Weißt du zufällig den Verlag? Nein. Ach, dann denk dir selber einen Schluss aus. Also, Gustav war ein Dressman. Also einer der... Welcher Gustav? Der eine von den beiden in dem Buch. Dressman? Oh, da hätte ich schon nicht mehr weitergelesen. Früher war dieser Gustav ein berühmter Dressman. Hatte viel Geld. Aber jetzt, wo das Buch begonnen hat, hat er einen Furunkel. Auch noch? Was du für Bücher liest, wenn du schon mal eins liest? Das Furunkel war nicht das Schlimmste. Er saß auf dem Trockenen. Wie er, das war der Anfang vom Buch, ich kann das natürlich nicht so gut erzählen, wie er bei der Agentur angerufen hat, wo er früher der große Star war, hat die Sekretärin nicht mal mehr seinen Namen gekannt. Einem Dressmann gönne ich das. Seine Freundin hieß Beate. Das heißt, er wollte eigentlich schon länger nichts mehr von ihr wissen. Aber sie war immer noch fürchterlich scharf auf ihn. Das Buch hat ein Mann geschrieben. Keine Frau ist auf einen abgetakelten Dressmann mit Furunkeln scharf. Sie war verheiratet. Mit einem steinreichen Mann, der Mörle hieß. Und dieser Mörle war irgendwie hinter die Liebschaft seiner Frau gekommen, aber sozusagen zu spät. Als schon fast nichts mehr zwischen den beiden ging. Das heißt, die Beate hat schon noch fast jeden Tag angerufen. Aber der Dressmann hat immer gesagt, mein Furunkel und so. Ja, in Wirklichkeit hat er sich geschämt, zuzugeben, dass er kein Geld mehr hat. Und überhaupt wollte er sich loswerden. Aber das hat natürlich ihr Mann, der Mörle, nicht gewusst. Denn der hat irgendwelche Briefe von früher gefunden. Glühende Briefe. Natürlich. Und hat gemeint, dass das immer noch lustig weitergeht mit den beiden. Kommst du mit? Ja, die Geschichte haut einen vom Sitz. Der Mörle also nimmt sich einen Detektiv... Der hieß Priesnitz, Hans Priesnitz. Ganz schlechter Name für ein Buch. Priesnitz ist ein Halswickel. Der hieß aber so. Das war noch ein sehr junger Detektiv und der hatte eben gerade erst angefangen. Nebenbei hat er übrigens Gedichte geschrieben. Alle Detektive tun nebenher was. Spielen Geige, häkeln oder kochen oder... Ja. Das war der erste große Auftrag für den... Priesnitz. Ja. Der sollte herausbringen... Wie oft die Beate mit dem Gustav? Und wo? Und so weiter. Ja. Der Mörl hat einen ordentlichen Vorschuss hingeblättert. Und jetzt hat der Detektiv das Pech, dass dieser verdammte Gustav nicht aus dem Haus geht. Mit seinem Furunkel. Ja. Dann, nicht, dass der Detektiv ungeschickt oder unaufmerksam wäre. Es gibt rein nichts zu beobachten. Die Berichte, die er dem Auftraggeber liefert, sind null, sozusagen. Ja, das glaubt der Auftraggeber nicht und hält den Detektiv für eine Flasche. Richtig. Richtig. Richtig. Und nachdem ihm Auftraggeber Mörle gesagt hat, entweder bringen Sie mir morgen bis abends um 6 Uhr ein handfestes Ergebnis oder Sie sind die längste Zeit mein Detektiv gewesen, da hat dieser Priesnitz ein wenig nachgedacht und hat sich einen Ruck gegeben und hat bei dem Dressmann geläutet. Das war vom detektivischen Standpunkt aus das Dümmste, was dein Priesnitz machen konnte. Keineswegs. Der Gustav, der Dressman, der war auch nicht auf den Kopf gefallen. Es war ihm nicht entgangen, dass da seit Wochen einer herumsteht. In Schnee und Regen. Wieso Schnee und Regen? Das Ganze spielte im Winter. Wieso? Soweit ich das gelesen habe. Dass da also einer herumsteht. Zumal der Priesnitz immer so eine komische, karierte Kappe aufhat. Weißt du, so eine wie der Hubert. Der muss doch eine Flasche gewesen sein, als Detektiv so eine Sherlock-Holmes-Mütze. Sag mal, was hast du eigentlich gegen Hubert? Ich? Ich hab doch nichts gegen Hubert. Außerdem ist Hubert auch kein Detektiv, aber der Priesnitz aus deinem Buch. Wenn ich schon einen beobachte, setze ich doch keine so blöde Mütze auf. Nein, nein, jedenfalls ist dem Gustav nicht entgangen, dass er beobachtet wird. Und er hat sich natürlich seinen Reim drauf gemacht. Umso erstaunter war er, als es klingelte und der Detektiv stand vor seiner Tür. Und dann hat ihm der Detektiv den Vorschlag gemacht, nun machen Sie doch endlich etwas mit der Beate. Und wenn Sie sich nur in einer Konditorei treffen und ihr ein bisschen über den Busen streichen. Beate hat ihre Freude, ich kann meinem reichen Mörle etwas berichten und das Honorar teilen wir uns. Erst hat sich Gustav recht patzig benommen, das wäre schäbig und so, und der Detektiv sollte schleunig schauen, dass er weiterkommt. Aber dann hat ihm der Priesnitz vorgerechnet, das hat der natürlich alles gewusst, wo er ihn seit 3 Wochen lang beobachtet hat, dass er am Ende ist mit seinem Furunkel und finanziell und überhaupt. Und da ist der Dressman ziemlich kleinlaut geworden. Und wie ihm der Priesnitz einen 50er als Anzahlung hinübergeschoben hat, hat er ihn genommen. Und die Beate hat von allem nichts erfahren? Natürlich nicht. Der Mörle war begeistert. Die Berichte waren von da an glänzend. Priesnitz hat Kinokarten gebracht, auf denen Gustav und Beate im Kino waren. Und die Fahrkarten, mit denen sie fortgefahren sind. Und die Hotelrechnung. Wo Beate 3 Tage bei ihrer Tante am Bodensee verbracht hat. Wieso? Kennst du das Buch doch? Nein, das denke ich mir nur. 2 Tage. Und in Innsbruck. Ach so. Ja, und Fotografien von der Beate. Nackt. Die Gustav gemacht hat. Und zum Schluss ein Tonband. Das haben die beiden unterm Bett installiert. Aber es war nichts Rechtes. Beate war nicht richtig zu hören. Da haben sie, als Beate wieder weg war, alles gelöscht und das Liebesspiel neu aufgenommen. Priesnitz hat die Beate gespielt, sozusagen, und hat gestöhnt und so. Mörder war begeistert. Er hat Hunderte für das Tonband, nein, er hat einen Tausender ausgespuckt. In seinem Büro hat sich Mörle das Tonband immer wieder angehört. Und immer wieder ist er in Weißglut gekommen. Na, der Mörle ist aber auch nicht ganz koscher. Also, Gustav und Priesnitz, die waren schon richtig befreundet, ja? Ja? Und Priesnitz hat seine Wohnung gekündigt und ist zu Gustav gezogen. Und Gustav hat sich einen neuen Wagen gekauft, einen Jaguar. Das heißt, er hat ihn angezahlt. Und dann ist eines Tages, das war dann schon März, der Priesnitz wieder einmal vom Mörle zurückgekommen und hat gesagt, aus. Warum aus, hat Gustav gefragt. Aus, hat Priesnitz gesagt. Ich war eben bei Mörle. Mörle hat mir 250.000 geboten, wenn ich dich umbringe. Und? Und? Ja, dann ist der Kellner gekommen, hat kassiert und ich habe das Buch liegen lassen. Ach, du Idiot! Das sage ich doch die ganze Zeit. Kommt nicht heute ein Kommissar? War doch letzten Freitag erst einer. Und der war schon, naja. Wo hat denn dein Roman gespielt? Was für ein Roman? Na, der Roman, den du mir heute auf der Nachhausefahrt erzählt hast. Ach so. Du, das weiß ich nicht. In irgendeiner Stadt. In Deutschland? Glaub ja. Es könnte aber auch... In welcher Währung haben Sie denn bezahlt? Richtig. In Mark. Also hat er in Deutschland gespielt. Jetzt oder früher? Ja, es könnte sein... Ist Hitler vorgekommen, Hindenburg oder Adenauer? Keine. Keine. Naja, wahrscheinlich hat die Geschichte nach dem Krieg gespielt. Ja, bei Hitler hat es noch keine Dressmann gegeben. Was hat der Dressmann für einen Wagen gekauft? Anbezahlt nur. Ah. Ein Jaguar. Ein Jaguar. Ein Jaguar? Dann war es nach dem Krieg. In alten Kriminalromanen kauft keiner einen Jaguar. Als sie die Reise mit Beate nach Innsbruck vorbereitet haben, da hat plötzlich die Agentur, die Gustav früher vermittelt hat, angerufen. Sie hätten wieder was. Hm. Priesnitz, der Detektiv, war dafür... dass man die Reise um 1 Woche verschiebt und dass Gustav das macht mit dem Auftrag. Aber Gustav war gar nicht mehr interessiert, obwohl sein Furunkel schon verheilt war. Kann ich mir gut vorstellen. Na, es wären Trachtenanzüge zu fotografieren gewesen. Und Gustav hat gesagt, das kennt er schon. Da müsste er mit allen aufs Land rausfahren. Und wenn es dem Fotografen einfällt, dann müssten die Mannequins und die Dressmen so tun, als würden sie an einer Kuh melken. Kurz und gut, Gustav wollte nicht. Ja, und dann ist er mit Beate nach Innsbruck gefahren. Der Trottel. War mir von vornherein unsympathisch. Oh, Beate hat ihn hemmungslos angehimmelt. Ja, kommt vor, dass eine Frau einen Trottel anhimmelt. Wie meinst du das? Hm. Und wie es denn aus war? Wie die Sache mit Mörle und Priesnitz geplatzt war? Woher weißt du das jetzt? Ach Gott, ich vermute doch nur. Dann ist dieser Gustav, ob mit oder ohne Furunkel, natürlich schön abgeblitzt bei seiner Agentur, wie er klein und hässlich wieder angekommen ist wegen eines Auftrages. nachdem er erst abgelehnt hat. Ja, er hat gesagt, er könne es nicht machen, wegen seinem Furunkel. Das hat ihm doch kein Mensch geglaubt. Und dann sind sie da gestanden, die beiden Herren, wie das Geld von Möhler ausgeblieben ist und wie die Wechsel für den Jaguar fällig waren. Du meinst also, dass Priesnitz Gustav nicht umgebracht hat? Natürlich nicht. Sonst wäre er doch nicht gekommen und hätte dem Gustav von dem Angebot erzählt. 250.000. Ja. Möglicherweise haben sich Gustav und der Detektiv zerstritten. Gustav sagte, du hast überlegt, ob du mich umbringen sollst. 250.000 sind 250.000, gib es zu. Priesnitz hat geleugnet. Aber möglicherweise hat Gustav doch recht. Und Priesnitz hat kurz überlegt, ob er nicht vielleicht... Aber sie waren doch schon richtig befreundet. Och, bei 250.000 ändert das nichts. Ich würde für 250.000 Hubert zum Beispiel nicht umbringen. Na, den will ich schon. Auch den Willi nicht. Den Willi erst recht nicht. Dann schon eher... Den Hubert, ja. Also hat Priesnitz tatsächlich kurz überlegt. Und wie ihm das Gustav vorgehalten hat, ist Priesnitz verlegen geworden und so haben sie sich gezankt. Und Gustav ist voll Wut in seinen unbezahlten Jaguar gestiegen, ist zu Möhrle gefahren und hat ihm alles erzählt und hat gesagt, sparen Sie sich 200.000, schieben Sie mir 50.000 herüber. Die können Sie als Spesen verbuchen in Ihrem Geschäft irgendwie. Und ich lasse Ihre Frau ab sofort in Ruhe. Das glaube ich nicht. Ja, aber Möhrle hat den Gustav hochkantig rausgeschmissen und hat gesagt, ich lasse mich eh scheiden, Beweise habe ich genug. Und dann können Sie meine Frau in Ruhe lassen oder nicht, ganz wie Sie wollen. Dann konnte der dumme Dressman nur noch schauen, ob er den Kaufvertrag für den Jaguar irgendwie rückgängig macht, weil er nicht einmal mehr den nächsten Kundendienst bezahlen kann. Woher weißt du, was der Kundendienst beim Jaguar kostet? Tja, viel. Denke ich mir. Kennst du jemanden, der einen Jaguar hat? Ach, Gustav, den Dressman. Und der hat ihn die längste Weile gehabt. Und der wird am nächsten Tag zu Fuß zu seiner Agentur gezottelt sein und gebettelt haben, ob er nicht doch die Kuh melken darf. So ist das Buch sicher nicht weitergegangen. Wieso nicht? Es muss mehr passiert sein. Nachher. Ich habe vielleicht 50 Seiten gelesen. Und das Buch hat knapp 300 gehabt. Wenn du es heute nicht deiner Mutter sagst, Tom. Nun sieh dir das an. Immer derselbe Käse. Na lass, Tom, lass doch mal. Hör auf. Die Welt steht dir offen, aber du... Einen weißen Umschlag mit einer blauen Schrift, sagst du. Blau und schwarze Schrift, glaube ich. Das ist herzlich wenig. Natürlich. Mir kommt die Geschichte nicht bekannt vor. Ich merke mir schon ungefähr, was in den Büchern vorkommt, die ich lese. Doch das mit dem Dressman und dem Detektiv, was du da erzählt hast, Guido, das habe ich sicher nicht gelesen. Hubert? Guido würde dich umbringen. Mich? Komm, Stephanie, lass das doch, ja? Für 250.000 hat er gesagt, würde er... Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt... Du hast gesagt? Ich würde Hubert zum Beispiel, habe ich gesagt, nicht umbringen. Und Willi schon gar nicht. 250.000 ist natürlich schon eine ganze Menge. Eben. Hubert, würdest du Guido umbringen für 250.000? Nein. Aber ich würde versuchen, das Geld trotzdem zu kriegen. Ich würde allerdings versuchen, den reichen, wie hieß er? Möhrle. Noch ein wenig hinaufzuhandeln. Ich würde am nächsten Tag nochmal hingehen und sagen, Herr Möhrle, würde ich sagen. Ich mach's. Der Dressman ist nächste Woche eine tote Leiche, aber 500.000 müssten es schon sein, Herr Möhrle. Das ist eine halbe Million. Richtig, Herr Möhrle, eine halbe Million. Und jetzt hören Sie sich das schöne Tonband nochmal an. Und schauen Sie sich die Fotos an, wie Ihre geschätzte angetraute Nacke da drauf ist mit dem verkommenen Playboy. Und dann bedenken Sie, dass ich mich danach hier in der Gegend nicht mehr gut blicken lassen kann, Herr Möhrle. Also 500.000. 300.000. 400.000? 350. 375. Top. Und dann? Naja, dieser Dressman hat doch nichts mehr zu verlieren. Beruflich ist er weg vom Fenster, Anhang hat er keinen. Und wenn er diese Beate los wird, ist er doch froh, oder? Mir wäre es fast lieber, der Detektiv hätte den Schmarotzer wirklich umgebracht. Möglicherweise ist die Idee sogar von dem Dressman ausgegangen. Der Detektiv war niedergeschlagen, hast du gesagt, Guido? Ja. Also hat der Dressman die Idee gehabt. Mensch, Priesnitz, so hat er doch geheißen. Richtig. Mensch, Priesnitz, die 250 Mille lassen wir doch nicht sausen. Du gehst hin zu dem Alten und handelst ihn hinauf, sagen wir auch... Bis 375 gehst du runter. Genau. Und keine Kopeke weniger. Und dann verschwinde ich... Und du sagst, du hast mich umgebracht. Und in Sydney sehen wir uns wieder, weil du mir da mein Geld bringst. 127.500. Nee, das muss mehr sein. 187.500. Damit kaufen wir uns falsche Papiere. Und mit dem Rest machen wir einen tollen Laden auf. Wir müssen natürlich eine Marktlücke finden. Ja. Spaghetti-Küche. Es gibt nur Spaghetti, nur Pasta-Shooter. Aber tipptopp, du, Portion einer Mark, das denke ich mir schon lang, dass das gehen müsste. Man könnte es versuchen. Müsste mit Teufel zugehen, wenn wir nicht innerhalb von 2-3 Jahren ganz Australien mit solchen Spaghetti-Küchen überzogen hätten. So einfach läuft das nicht. Wieso? Mörle ist doch nicht von gestern, der will doch den toten Dressman sehen. Und Beate wird schon wissen, warum sie einen anderen will. Er will ihn sehen, natürlich. Ist ja auch wirklich nicht zu viel verlangt für 375.000, dass er den Toten sehen will, nicht? Ja, dann geht's nicht. Selbstverständlich kann er ihn sehen, bitte. Aber es wird kein schöner Anblick sein, Herr Mörle. Na, das hoffe ich, Herr Priesnitz. Wer sagt das? Mörle. Es ist doch nicht ganz ungefährlich, Herr Mörle. Wieso, Herr Priesnitz? Wenn Sie jemand hineingehen sieht ins Haus, wo der tote August liegt... Gustav. Irgendwann, Herr Mörle, wird sich die Polizei für die Sache interessieren und die wird unschwer herausfinden, dass der tote Gustav mit ihrer lebendigen Beate etwas gehabt hat. Und dann... hat man Sie ins Haus hineingehen sehen, Herr Mörle? Wir gehen in der Nacht. Gut. Gustav, der Dressman, muss also präpariert werden. Er bekommt ein Schlafmittel, dass er da liegt wie ein Toter. Gibt's das? Fast wie ein Toter, das lässt sich machen. Ja, wenn er gerade schnarcht, wenn Mörle ihn besichtigt? Man kann ihm auch eine Spritze geben, dann wird er steif wie ein Brett. Ist das nicht zu gefährlich? Für 375.000 muss man so ein Risiko schon eingehen. Ja eben, vor allem Gustav. Er geht schließlich das Risiko ein, dass er nach der Spritze wirklich hinüber ist und dem Priesnitz die ganzen 375.000 bleiben. Dem traue ich zu, dass er sich da irgendwie absichert. Schließlich kann man ja einen Arzt fragen, wie seine Spritze wirkt. Ja, aber wenn Mörle den Dressman anfasst, dann merkt er doch, dass das kein Toter ist. Priesnitz besorgt sie ein paar Knochen beim Metzger und lässt sie verfaulen und versteckt sie unter dem Bett vom toten Gustav. Tote stinken nicht wie faule Knochen. Tote stinken wie Apfelbiskuit. Das hat Wirre erzählt. Wer ist denn das? Dr. Wirre, der Ermittlungsrichter, nicht? Der musste bei Obduktionen immer dabei sein. Das weiß doch Mörle nicht. Und dann wird das ganze Zimmer mit Blut verschmiert, vor allem das Sofa, auf dem Gustav liegt, und natürlich Gustav selber. Wenn sich dann Priesnitz mit dem Mörle spät in der Nacht ins Haus schleicht, schnell, schnell, Herr Mörle, beeilen Sie sich, muss er nur die Tür zu dem Zimmer einen Spalt aufmachen. Hier, sehen Sie ihn. Vorsicht! Nichts anfassen, keine Fingerabdrücke. Ich habe doch Handschuhe an. Sehen Sie? Blut. Alles voll Blut. Kein Licht machen, ich habe eine Taschenlampe. Vorsicht, ich glaube, es kommt jemand ruhig. Ich glaube, ich höre ein Auto. So, und jetzt bitte den kleinen Koffer mit den Geldscheinen. Und dann denkt Mörle an das Tonband, wo Beate stöhnt. Ja, ja, jetzt! Stefanie, bitte. Und an die Fotos mit der nackten Beate. Er hat ein Messer dabei. Er sprengt vor, schneidet dem toten Gustav den Hals durch, sticht ihm die Augen aus und in den Bauch und nochmals in den Bauch, bevor Priesnitz auch nur Piep sagen kann. Sie erlauben doch, Herr Priesnitz, dass ich auch einmal zusteche für 375.000. Nein, Stefanie, ich glaube nicht, dass es so war. Das glaube ich auch nicht. Doch, Hubert, es war... Ich kann mir schon denken, dass dir der Dressmann unsympathisch ist. Unsympathisch ist gar kein Ausdruck. Eben. Warum ist er dir denn so unsympathisch? Weil er unsympathisch ist. Ist doch keine Antwort. Er ist dir unsympathisch, weil er die Frau betrogen hat. Und nicht mit einer anderen Frau, sondern viel schlimmer, er hat ihre Liebe missbraucht. Für Geld. Ja. Aber er wusste doch nicht, wo er sonst was hernehmen sollte. Und deswegen ist es Stefanie unerträglich, wenn er nicht seine Strafe bekäme. Du hast das Buch doch auch nicht gelesen. Nein, aber wenn es nur einiges Niveau hat und das, was Guido davon erzählt, spricht dafür, dass es Niveau hat... Ich lasse sonst nie etwas liegen. Nur einiges Niveau. Dann hat es kein so blutrünstiges Ende. Der Dressman wird viel schlimmer bestraft. Wird er kastriert? Sozusagen, ja. Fabrikant Mörle hält sich also die Nase zu, nimmt die Taschenlampe des Detektivs, wirft nur einen Strahl auf den Toten und sagt, danke und geht. Ja, und? Ja und? Sag danke und geh. Und zahlt nicht. Natürlich nicht, blöd wird er sein. Lieber Freund wird er sagen, ich danke Ihnen, dass Sie mir den Kerl vom Hals geschafft haben. Wenn Sie wollen, klagen Sie das Geld ein. Viel Vergnügen zu dem Prozess. Aber ich glaube, Sie haben Vordringlicheres zu tun, zu sehen, dass Sie die Polizei nicht erwischt. Und wenn Sie jetzt nicht sofort verschwinden, gebe ich der Polizei dazu noch einen kleinen anonymen Tipp. Sie Schwein! Was heißt Schwein? Wer hat jemand umgebracht, Sie oder ich? Ja, und dann erschlägt Priesnitz den Mörder. Der ist starr vor Wut. Mörle steigt in sein Auto. Priesnitz geht betreten in die Wohnung hinauf, wo der Dressmann sich inzwischen das Blut abgewaschen hat. Und fragt nach dem Geld. Selbstverständlich. Und Priesnitz sagt Sense. Oder so ähnlich. Und dann springt ihm der Dressmann an die Gurgel. Ja. Vielleicht springt er ihm wirklich an die Gurgel. Aber Priesnitz wird sagen, nur Ruhe, mein Freund. Quatsch Ruhe, du. Das Geld, ja? Die Piepen, die Mäuse. Ich will meine 187.500. So schnell rechnet er in der Wut nicht. Oder du verlässt das Haus als Leiche. Du kommst zu deinem Geld aber nicht, wenn du mich erwürgst. Hör auf, bist du blöd. Merkst du nicht, dass wir jetzt den Mörle noch viel schöner in der Hand haben als vorher? Wieso? Hör zu. Der Mörle meint, ich hätte dich umgebracht. Habe ich nicht. Habe also nichts auf dem Kerbholz. Der Mörle aber wollte mich zum Mord anstiften. Das ist strafbar. Auch wenn der Mord nicht passiert. Auch dann. Mörle meint, er hätte mich in der Hand. In Wirklichkeit haben wir ihn in der Hand. Da lässt sich doch Kapital draus schlagen. Mehr als 375.000? Oh, weit mehr. Und wie? Tja, da muss ich überlegen. So geht's weiter. Die Frau... Beate? Ja, weiß weder etwas vom Mordplan noch vom angeblichen Mord. Natürlich nicht. Priesnitz schreibt eine Karte ungefähr so. Ja, ihr sauberer Herr Gatte hat ihren Geliebten umbringen lassen, beiliegend einem Foto von demselben mit durchgeschnittener Kehle. Hochachtungsvoll. So ungefähr. Und was wird Beate tun? Es nicht glauben. Und? Anrufen. Geht nicht. Der Mann ist daheim. Noch schöner, selbstverständlich kann sie anrufen. Sie hat doch längst einen Code mit ihrem Gustav vereinbart. Hier, Frau Mörle, kann ich morgen zum Waschen und Legen kommen? Heißt, ich habe schreckliche Sehnsucht nach dir. Wann hast du Zeit? Woher weißt du das? Ach, ich würde es so machen. Ja, Stefanie. Gustav und Priesnitz erwarten also den Anruf. Wenn's klingelt, geht Priesnitz ans Telefon und sagt... Herzliches Beileid, er hat nicht lang gelitten. Und dann bricht Beate schreiend am Telefon zusammen, Mörle kommt herbeigestürzt... Die schreit doch nicht, Guido. Eine Frau kann sich beherrschen. Also, herzliches Beileid. Und wenn Sie Näheres wissen wollen, gnädige Frau, stehe ich zur Verfügung. Morgen um 2:30, wenn's recht ist, im Café Hippodrom. Und was ist morgen um 2:30 im Café Hippodrom? Da erzählt ihr Priesnitz alles. Alles? Nein, Guido. Alles, was er für nötig hält. Dass Mörle von dem Verhältnis erfahren hat, dass Mörle einen Mörder gedungen hat, dass aber er, Priesnitz, davon Wind bekommen habe, dass man den Mord habe verhindern können. Ja, aber wie? Na ja, zum Beispiel kann das Opfer, also der Gustav, den ahnungslosen Mörder, also irgendjemand, den Priesnitz gedrungen hat, in die Flussauen locken. Priesnitz wartet dort hinter einem Busch und bevor der Mörder den Gustav erschlägt, haut Priesnitz dem Mörder eins über den Schädel, dann werfen sie den Mörder in den Fluss. Ist Priesnitz so ein kaltblütiger Mörder, Hubert? Nein, natürlich nicht. Er erzählt das doch nur der Beate. Und weiter erzählt er, dass sie dann selber den Mord fingiert hätten. Und Gustav lebe noch. Worüber Stefanie natürlich glücklich ist. Wieso Stefanie? Er meint natürlich Beate. Pardon, natürlich Beate. Und dann kommt der Clou. Gustav, sagt Priesnitz zu Beate, darf sich natürlich im Moment nicht sehen lassen, gnädige Frau. Es wird aber für Sie alles noch sehr gut. Hören Sie. Ich weiß, Beate geht zu ihrem Mann, zu Mörle, und sagt zu ihm, du Mörder, ich habe alles erfahren, du bist in meiner Hand. Worauf der alte, hässliche erbleicht. Und dann sagt Beate, du wirst verstehen, dass ich unter diesen Umständen mit einem Dreckskerl wie dir nichts mehr zu tun haben will, nur noch eins. Du rückst meine Kommanditeinlage der Mörle KG heraus und noch ein paar Kröten dazu, und zwar schnell, sonst blase ich dir in die Nase. Stefanie, sag mal, wo hast denn diese Ausdrücke her? Und seit wann weißt du denn, was eine Kommanditeinlage danach ist? Danach kannst du dich scheiden lassen oder auch nicht. Stell dir vor, das ist mir wurscht. Der verdatterte Mörle rückt die Kommanditanlage heraus. Kann er die so schnell flüssig machen? Er wird müssen, Guido. Und inzwischen hat Priestnitz ein Schlafwagen-Doppelabteil nach Rom bestellt. Von dort zwei Flugkarten nach Australien, die er dem Gustav in die Hand drückt und dazu sagt, sehr pünktlich, der Zug geht 22.55 Uhr. Gustav bricht also in aller Eile seine Zelte ab. Viel hat er ja nicht abzubrechen, der Schuft. Und ist pünktlich am Zug. Die Situation spitzt sich zu, denn inzwischen bricht auch Beate ihre Zelte ab. Was hauptsächlich darin besteht, dass sie ihre Handtasche mit der Kommanditeinlage ausfüttert. Ja? Hat so viel in einer Handtasche Platz? Lassen wir das Beates Sorge sein. Dann spuckt sie noch dem Mörle ins Gesicht und trifft um 10 Uhr abends den Priestnitz. Der ein paar Bündel Banknoten zugesteckt bekommt. Und dann mit dem Taxi zum Bahnhof. Es ist schon 22.44 Uhr, als Priestnitz das Taxi zahlt. Schnell zum Bahnsteig. 22.48 Uhr, durch die Halle. 22.51 Uhr. Gustav erwartet natürlich als zweiten Fahrgast des Schlafwagens Priestnitz. Priestnitz allein. Und nicht, dass ihm der die Beate zuschiebt und sagt... Türen schließen. Hier habt ihr euch, seid glücklich. Zurücktreten. Abfahrt. Abfahrt, ja. Und das soll eine Strafe für den Dressmann sein? Er hat Beate und hat das Geld? Nein, liebe Stefanie, Beate hat ihn und Beate hat das Geld. Und Beate wollte er ja schon am Anfang des Buches nicht mehr. Das Buch hat einen Epilog. Am Strand von Nassau auf den Bahamas sitzt der durch jahrelange Langeweile zermürbte Gustav in einem Liegestuhl. Neben ihm, in einem anderen Liegestuhl, liegt Beate, etwas aufgeschwemmt, gealtert, zerfurcht, von unzähligem Falten ausbügeln, giftig, weil auch sie sich langweilt. »Nehmen wir einen Drink, Darling«, sagt sie. »Scheiß auf den Drink«, sagt Gustav. »Ich will aber einen Drink, Darling. Die Drinks öden mich an. Du holst uns jetzt sofort einen Drink.« Und seufzend steht Gustav auf. Kinder, bitte seid mir nicht böse. Aber was habt ihr alle gegen den Mörle? Ja, er ist ein Unsympath. Wieso ist er ein Unsympath? Weil er als einziger Recht hat, moralisch gesehen. Nein. Im Epilog kommt noch etwas vor. Als Gustav seufzend aufsteht und ächzend mit seinen Furunkelknien. Was? Ja, er hat jetzt Furunkeln an den Knien, vom vielen Sitzen auf Barhockern. An den anderen Gästen vorbeigeht, sieht er da einen. Mörle sitzt da mit seiner jungen, hübschen zweiten Frau. Und Gustav schaut den Mörle an. Und Mörle schaut den Gustav an. Kenne ich die nicht? Aber sagen tun sie natürlich nichts zueinander. Gar nichts, sagen sie. Gar nichts. Selbstredend. Das muss natürlich ganz vertraulich sein, Herr Leubersdorf. Wo denken Sie hin? In einer seriösen Detektei ist selbstredend alles ganz vertraulich. Und es darf nichts zu mir nach Hause geschickt werden, Herr Leubersdorf. Wir schicken selbstredend grundsätzlich nichts ins Haus. Außer es wird ausdrücklich gewünscht. Sie können den Bericht oder die Berichte, wenn es mehrere werden sollten, entweder hier abholen oder, was viele Kunden vorziehen, Postladen. Nein, ich werde Sie hier abholen. Selbstredend. Gestatten Sie jetzt einige Notizen. Ihr Name? Pleisch. Guido Pleisch. Guido Pleisch. Ja, und Sie wohnen? Hier ist meine Geschäftskarte. Und Ihre Frau Gemahlin, die Frau Pleisch, um die es sich ja dreht, wie Sie mir am Telefon sagten, heißt... Stefanie. Stefanie. Geborene? Frank. Frank. Das genügt fürs Erste. Und nun, warum meinen Sie... warum haben Sie Verdacht? Sie meinen, warum ich glaube, dass meine Frau mich betrügt? Das meine ich selbstredend, Herr Pleisch. Ja, Herr Leubersdorf, wie soll ich das sagen? Ich meine, so allgemein habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Selbstredend, wir verstehen alles. Wir blicken da manchmal in Abgründe. Abgründe. Sie haben also, Herr Pleisch, das Gefühl, dass Ihre Frau Gemahlin etc. etc. Nun gut. Ganz ehrlich, wenn es nicht mehr ist, erleichtert das unsere Arbeit nicht gerade. Selbstredend soll das nicht heißen, dass ich den Auftrag nicht etc. etc. Sie haben doch vielleicht einen Anhaltspunkt, irgendeinen Anlass. Sie lachen mich nicht aus. Aber lieber Herr Pleisch, es ist mein Beruf, Verständnis aufzubringen. Also vorgestern hat meine Frau irgendwo angerufen. Aha. Wann? So gegen 4 Uhr nachmittags. Wir haben das Telefon im Flur. Ich war auf dem Balkon, aber die 2 Türen dazwischen, die waren offen und da habe ich alles gehört. Sie hat gesagt, ich weiß es ganz wörtlich. Hallo, ja, hier Frau Pleisch, ich käme gern zum Waschen und zum Legen. Am liebsten morgen schon. Ja, gern? Ist mir recht. Und dann? Hat sie eingehängt. Sie haben mit dem Friseur telefoniert. Und das glaube ich eben nicht. Warum nicht? Bitte fragen Sie mich nicht, weil ich habe da meine Gründe. Wie Sie wünschen. Erlauben Sie, ich notiere eben. Telefon waschen, legen. Das Telefongespräch war vorgestern, also am Mittwoch. Ja. Wann ist Ihre Frau gestern weggegangen? Also, ich war bis 2 Uhr nachmittags daheim und da musste ich selbst weg. Und um 5 Uhr bin ich zurückgekommen. Und kurz danach Sie auch. Also zwischen 2 und 5? Ja. Sagen Sie, Sie haben sie doch gesehen. War sie nun frisch gewaschen und gelegt? Das Haar meine ich selbstredend. Ja, sehen Sie, das kann ich eben nie unterscheiden. Das kann sein und kann auch nicht sein. Das wird sich herausstellen. Wenn Sie am Montag wiederkommen, noch eins. Haben Sie ein Bild Ihrer Frau gemahlen? Ja, das habe ich extra mitgenommen. Ach, Sie führen es also nicht stets mit sich? Nein, wieso? Nö, ich erlaubte mir nur zu meinen. Aha. Aha. Das Bild ist ähnlich? Also, Sie verstehen. Ja, nein, so sieht sie schon aus. Mir gefällt es im Grunde genommen auch nicht mehr. Aber Herr Pleisch, ein Detektiv registriert nur. Wir würden uns nie ein Urteil, Sie verstehen. Also dann, auf Wiedersehen. Bis Montag. Ich muss Ihnen gestehen, gnädige Frau, ich bin kein Kenner der Kriminalliteratur. Lass doch Herrn Dr. Wirrer mit dem Zug in Frieden, Stefanie. Nein, Herr Pleisch. Ich finde die Geschichte ganz amüsant. Was hast du denn, Guido? Ich meine doch nur, dass der Herr Dr. Wirre als Jurist... Ich finde die Geschichte gar nicht mehr amüsant. Na, immerhin hast du sie eingeschleppt, nicht? Die Welt der Kriminalromane hat, soweit ich Gelegenheit hatte, dies zu überprüfen, wenig mit der juristischen Wirklichkeit zu tun. Ich fürchte also... Herr Dr. Wirre, bitte, was würde dieser Mörle kriegen? Also ich finde den Mörle gar nicht so unsympathisch. Der hat doch recht, schließlich unendlich. Das kann man ihm voraussagen. Paragraph 30 StGB bestimmt, wer einen anderen zu einem Verbrechen anzustiften versucht, also anstiftet, ohne dass es letzten Endes zu dem Verbrechen kommt, wird so bestraft wie der Versuch zu dem entsprechenden Verbrechen. Im vorliegenden Fall handelt es sich um die versuchte Anstiftung zum Mord. Und da sagt Paragraph 49 Absatz 1 Nummer 1 StGB, die Mindeststrafe ist 3 Jahre. 3 Jahre? Für Mörle? Mindestens. Er kann auch mehr kriegen. Ja, wie viel? Theoretisch bis zur Höchststrafe des vollendeten Verbrechens. Hier also lebenslänglich. Das wäre horrend. Ja, theoretisch, habe ich gesagt. Ja, und was würde er nun kriegen? Tja, das kann kein Mensch voraussagen. Ersparen Sie mir ein Kolloquium über die Strafjustiz. Ja, gnädige Frau. Ja? Wie Sie diesen Prisnitz... Prisnitz. Verzeihung, Prisnitz, den Detektiv geschildert haben... War das kein dummer Bursche? Wenn er so einen Plan ausklügelt, also selber dran geht, einen anderen in derartigem Stil zu betrügen, rechnet er wohl damit, dass auch der andere ihn wird prellen wollen. Er wird sich also absichern. Ja, das geht doch gar nicht. Wenn Prisnitz den Mord wirklich begehen würde, ginge er bis zu einem Risikofaktor von, nun, ich schätze, 25%. Wenn Prisnitz den Mord nur fingiert, kann er sich aber zu 100% absichern. Ja, wie? Ja, zunächst wird er eine möglichst hohe Anzahlung verlangen. Das kann er umso mehr, als er mit Recht auf Aufwendungen hinweisen kann, die ihm erwachsen. Zum Beispiel könnte er sagen, der Mord müsse im Ausland geschehen. In einem Land, in dem die Polizei nicht so genau aufpasst. Das müsste Mörle einrichten. Er würde höchstens 10% vorschießen. Ja, das wären, wie viel sagten Sie doch? 375.000. 37.500. Ja, das ist zu wenig. Ich würde ihn auf 20% hinaufzuhandeln versuchen. So weit würde Mörle nicht gehen. Ja, bis 50.000 Vorschuss würde er gehen. Gut. Und den Rest? Sehen Sie, Banken haben Schließfächer mit 2 verschiedenen Schlüsseln. So eins mieten wir. Selbstverständlich in Zürich oder in Genf. Mörle deponiert dort die restlichen 325.000 in bar und jeder, Priesnitz und Mörle, behalten je einen Schlüssel. Ich würde den Mord in einem Hotelzimmer in Dakar vortäuschen. Ja, auch in New York wäre nicht schlecht. Und wenn sich Mörle den toten Dressman angeschaut hat, händigt der Priesnitz den zweiten Schlüssel aus. Wenn der Mord misslingt, sagt Priesnitz, händige ich Ihnen, Herr Mörle, meinen Schlüssel aus. Ja, keiner wird den anderen den Schlüssel prellen. Wir wollen ja einander nicht ärgern, nicht? Mörle will den toten Dressman nicht an den Priesnitz, der sich giftet, zumal er ja an sein Geld nie mehr herankäme. Mhm. Ja, ist das Ganze nicht zu kompliziert? Wenn Priesnitz den Mord wirklich begeht. Tja, es liegt eine gewisse Gefahr darin. Denn die Polizei würde ja früher oder später auf das Verhältnis des Toten zu Beate, auf Beates Mann und auf das mysteriöse Banksafe kommen. Nein. Wenn der Mord nur vorgetäuscht war, welche Polizei sollte sich dann dafür interessieren? Hm. Verzeihung, Zigarette? Nein, danke, ich bin nicht so eine. Nein, ich rauche doch auch nicht, weißt du doch. Also, kommen die beiden Gauner zu ihren Spaghetti-Läden in Australien, ja? Oh nein. Nein? Die kommen seelenruhig zurück. Oh. Was sollte passieren? Dass Mörle dem Dressman auf der nächsten Party begegnet? Na und? Mörle würde platzen vor Wut. Ja, das wäre aber auch alles, was er könnte. Also ich glaube nicht daran. Ich meine, das mit der Absicherung und so weiter, das mag schon sein. Aber ich glaube nicht daran, dass Priesnitz seinen Auftraggeber prellt. Nun, warum nicht? Na, ich glaube es eben nicht. Der Mord geschieht, er bringt ihn um. Schrei doch nicht so. Es kommt natürlich darauf an. Er bringt ihn natürlich nicht um. Ja, hast du das Buch gelesen oder ich? Ja, du hast es aber nicht fertig gelesen, nicht? Ja, du hast es überhaupt nicht gelesen. Ach, ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Na, kein Mensch regt sich auf. Aber alle reden auf einmal von einem Buch, das niemand gelesen hat außer mir. Ja, aber nicht zu Ende. Unterbrich mich bitte nicht. Ich wollte sagen... Moment. Ein Buch, sagten Sie, das niemand... Kurz und gut, er bringt ihn um. Und mit Recht. Einen eitlen, schmierigen Widerlingen, abgetagelten Dressman, eine Schnapsruine. Oh, wo steht denn, dass er getrunken hat? Unterbrich mich doch nicht immer. Mit so einem macht ein Detektiv, wenn er nur halbwegs seriös ist, keine gemeinsame Sache. So einer kann ja überhaupt nichts für sich behalten. Mir ist er ja auch nicht sympathisch. Siehst du, jetzt unterbrichst du mich schon wieder. Gewöhn dir bitte einen anderen Ton an. Also ich gewöhne mir Töne an und Töne ab, wie ich will. Jetzt hast du Dr. Wirrer unterbrochen. Jetzt reicht's mir aber. Guido! Es ist mir sehr peinlich. Das kann ich mir denken. Ich glaube, das Buch, das er nicht zu Ende lesen konnte, macht ihn noch verrückt. Und man kann es nirgendwo auftreiben? Ach, er weiß ja nicht einmal den Titel und den Verfasser. Tja, eine äußerst beruhigende Nachricht, Herr Bleisch. Ihre Frau war zu der fraglichen Zeit tatsächlich beim Friseur. Ach. Ich sehe Ihre Enttäuschung. Eine bedauerliche Nachricht also? Sie war also beim Friseur? Ja. Sind Sie sicher? Selbstredend, Herr Bleisch. Selbstredend? Ja, wie haben Sie das herausgebracht, Herr Leubersdorf? Das, Herr Bleisch, möchte ich Ihnen selbstredend nicht verraten. Darf ich erfahren, wer von Ihren Herren, den ich, meinen Fall, bearbeitet hat? Er schien mir wichtig genug, dass ich ihn selbst, also in eigener Person, betreut habe. Und sonst haben Sie... Irgendetwas Verdächtiges? Keine Erkenntnisse. Es war ja aber auch so gut wie kein Material vorhanden, kein Ansatzpunkt. Hier. Was ist das? Das ist die Liste der Verdächtigen. Respekt. Das sind ja 4 Schreibmaschinenseiten. Ja, Namen, Adressen, Beruf, Alter, soweit ich es eben wusste. Respekt, Respekt. Und Sie meinen, Ihre Frau Gemahlin hat... Mit allen? Nein, nur mit einem. Und woher wissen Sie diese Namen? Und wenn ich den Kerl erwische. Woher wissen Sie oder glauben Sie zu wissen? Naja, ich habe alle aufgeschrieben, die wir kennen, nicht? Natürlich, ganz alte Knacker nicht. Und wenn es jemand außerhalb Ihres gemeinsamen Bekannten- und Freundeskreises wäre? Sie kennt niemanden, den ich nicht auch kenne. Kennen Sie Ihre Frau Gemahlin? Also bitte sagen Sie nicht immer Frau Gemahlin, wenn Sie von dieser Bestie reden. Wie Sie wünschen. Kennen Sie die... Bestie, seit der Wiege? Selbstverständlich nicht. Also, und wenn es ein Schulfreund war, eine Jugendliebe, Wiedersehen nach vielen Jahren, wieder aufflackern des vielleicht nie ganz erloschenen Feuers? Schreiben Sie vielleicht auch lyrische Gedichte? Nein, wieso? Ja, ich meine nur... Nein, das heißt... Ja, wie Sie das so sagen, Herr Leubesdorf. Ja, das haben wir häufig, die Jugendliebe. Ja, dann ist die Liste nichts wert. Das will ich nicht sagen, Herr Bleich. Nur können Sie mir vielleicht wenigstens bei einigen der Herren einen kleinen Hinweis geben, worin die Möglichkeit einer näheren Verbindung zu Ihrer Frau bestünde. Ja, und dann... hier, der da, hier. Nummer 47, der hat einen Jaguar. Einen was? Einen Sportwagen, Marke Jaguar. Ach so, ja. Naja, nur das allein dürfte noch kein Verdachtsmoment bilden. Aber sie, die Bestie, sie weiß seit Neuestem, was bei einem Jaguar der Kundendienst kostet. Ach. Ja. Tja, dann allerdings. Sie holen also wieder... Am Montag, wenn es Ihnen recht ist. Nee, Montag bitte nicht, Dienstag. Am Dienstag. Am Dienstag. Eigentlich? Ich will weder von Priesnitz, noch vom Dressman Gustav, noch irgendetwas hören. Du bist wirklich unerträglich in letzter Zeit. Nein, ich ertrage nur keine Dressman und Detektive mehr. Er hat lyrische Gedichte geschrieben, sagtest du? Ist mir doch völlig gleichgültig. Aber du hast doch gesagt, in dem Buch hat gestanden, dass der Detektiv Priesnitz lyrische Gedichte geschrieben hat, hm? Ja. Ja. Hm. Waren im Buch welche abgedruckt? Warum? Das wäre doch ein Hinweis. Wofür? Dafür, wie das Buch weiterging, natürlich. Ein Gedicht anfangen, ein paar Mal. Priesnitz hat ihn immer in unpassenden Situationen zitiert. Und wie fing's an? Du hast das Buch doch gelesen. Ja, irgendwie sag Adieu auch zu den Schwänen. Sag Adieu auch zu den Schwänen? Wieso sagst du das so albern? Seit Neuestem ist alles, was ich sage, albern. Nein, nicht, was du sagst, sondern wie du sagst. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich habe ja nicht angefangen. Natürlich hast du angefangen. Du hast das Buch doch eingeschleppt. Ja, und du redest albern seitdem. Ich rede, wie ich immer rede. Ja, wahrscheinlich. Was wahrscheinlich? Nichts. Na, du wolltest doch etwas sagen. Wahrscheinlich ist das Buch ganz anders weitergegangen, als wir alle meinen. Ja, das glaube ich auch. Deswegen meine ich ja, das mit den lyrischen Gedichten hat doch später sicher noch irgendwelche Auswirkungen gehabt. Sag Adieu auch zu den Schwänen. Du hör um Gottes Willen auf. Du gehst mir auf die Nerven. Und du mir schon lange. Einen Moment. Herr Leibersdorf, ich bin jetzt fast sicher. Einen Moment. Zunächst hier der Bericht über die Überprüfung des Herrn mit dem Jaguar. Befund, wenn ich so sagen darf, negativ. Mhm. Und wenn Sie gestatten, hier meine Liquidation. Mhm. Eine seriöse Detektei ist halt nicht billig, Herr Bleich. Mhm. Ja, darf ich Ihnen einen Scheck geben? Selbstredend, wenn Sie ihn bitte meiner Sekretärin draußen. Aber nun, sie sagt... Ja, also gestern war sie einen ganzen Nachmittag fort und hat nicht gesagt, wo sie war. Und vielleicht war sie wieder beim Friseur? Nein, gestern war Montag, Herr Leubersdorf. Am Montag kamen die Friseure zu. Ach ja. Naja. Nun, wann ist sie denn weggegangen? Hat sie eine Ausrede gebraucht? Hat sie... Wir hatten eine kleine Auseinandersetzung. Eine kleine? Eine heftige. Aus nichtigem Anlass, wegen eines Buches. Und dann hat sie die Tür geknallt und war weg? Ja, es war kurz vor eins. Ich musste ins Restaurant zum Mittagessen gehen. Wann kam sie zurück? Spät, um 8 Uhr. Hat sie was gesagt? Nein. Ich meine, haben Sie gefragt? Ja, natürlich. Sie hat immer nur gesagt, das ginge mich nichts an. Und dann hat es eine neue Auseinandersetzung gegeben. Ja. Und dann bin ich gegangen. Aber es muss doch herauszubringen sein, wo sie war. Wenn nur sie es weiß, Herr Plasch. Ja, das... Aber... Ich werde es versuchen. Ja. Ich habe inzwischen schon eine Fülle von Erkenntnissen über Ihre... über Frau Plasch gesammelt, sodass ich mich vielleicht in der Lage sehen könnte, Ihren gestrigen Nachmittag zu rekonstruieren. Hm. Wann holen Sie den Bericht? Heute in 8 Tagen? Sie können auch am Montag kommen. Nächste Woche stehe ich auch am Montag wieder zur Verfügung, Herr Plasch. Der sympathischste von der ganzen Gesellschaft ist mir der Detektiv. Was meinst du, Hubert? Wieso? Der ist doch ein kleiner Gauner. Der alte Mörle ist ein Waschlappen. Der Dressmann ist ein schmieriger Lump. Die Beate ist ein Luder. Sympathisch? Ist eigentlich nur der Detektiv. Priesnitz? Ja. Guido wird das natürlich wieder für albern halten. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber gedacht. Nein, ich hab's nicht mal gedacht. Was du denkst, ist leicht zu erraten. Nein, ich sag gar nichts mehr. Dann kann ich ja gehen. Stefanie, sei doch nicht so albern. Albern, also doch. Kinder. Stefanie, ich sag dir, bleib jetzt. Aber Kinder, wegen so einem Unsinn. Ich lass mir das doch nicht schon wieder sagen, komm, dass setz ich albern hierher, die rede. Die Leute, die schauen schon alle. Ich bin ich, ob die Leute schauen oder nicht. Die Suppe kommt. Verdirb doch wenigstens Hubert nicht den Abend. Dir verderbe ich ihn offenbar schon, wenn ich nur dabei bin. Sei doch nicht kindisch. Die Suppe kommt. Ist doch deine Suppe allein? Stefanie. Guido. Diese alberne Gans. Setz dich. Setz dich. Du wirst die alberne Gans nicht zurückholen. Komisch. Wie wir uns vor einer halben Stunde hier getroffen haben, seid ihr ja noch ganz friedlich gewesen. Ja, sie hat den Streit provoziert. Und das tut sie immer. Ja, sie hat den Streit kurz nach 8 provoziert und ist genau um 8:55 gegangen. Sie hat 4-mal auf die Uhr geschaut. Das habe ich gar nicht bemerkt. Eben. Die Suppe. Pardon, die Dame? Die Dame musste plötzlich... Sie brauchen für die Dame nicht mehr zu servieren. Sehr wohl. Sie hat sich verabredet für 8:30. Mit wem? Mit mir nicht. Ich habe ja wohl ein Alibi. Ich bring nichts mehr runter. Komm, du isst jetzt weiter. Dummheiten wegen so einem lächerlichen Buch. Das ist doch nicht wegen dem Buch. Ein Cordon Bleu. Für welchen der Herr? Für ihn. Oh, pardon, Sie haben die Suppe noch nicht. Nein, danke. Nehmen Sie die Suppe wieder. Da hat etwas gefehlt, war... Nein, das war schon in Ordnung. Bitte nehmen Sie die Suppe weg. Das Cordon Bleu ist der Herr. Bitte sehr. Und für Sie, mein Herr, den gefüllten Hecht. Wünsche wohl zu speisen. Dankeschön. Dankeschön. Dass Stefanie den Detektiv am sympathischsten findet, hat mich auf eine ganz andere Lösung gebracht. Welchen Detektiv? Na, euren Detektiv, Priesnitz. Wenn dieser Priesnitz, nachdem ihm der betrogene Ehemann Möhle das Angebot gemacht hat, gegen eine hohe Summe den Dressmann umzubringen, wenn Priesnitz dieses Angebot ausschlägt... Dann ist er das lukrative Geschäft, die Beate zu beobachten, auch los. Möhle würde ihn keinesfalls weiter beschäftigen. Wahrscheinlich. Ja. Also ist die ganze Sache geplatzt. Der Dressmann verliert endgültig jedes Interesse an Beate. Aber er verliert auch das Interesse an seinem Freund Priesnitz. Wenn ich der Detektiv Priesnitz wäre, würde einige Zeit vergehen lassen, nicht zu viel, sagen wir, nicht mehr als 2 Monate, eher weniger. Ja, und in der Zeit schreibt er wieder Gedichte? Er schreibt neue Gedichte. Und wovon lebt er? Im Gegensatz zu dem dummen Dressmann, den wir jetzt in der Versenkung verschwinden lassen, hat sich Priesnitz ein bisschen was von dem leicht verdienten Geld auf die Seite gelegt. Er übersteht die kurze Zeit ohne Schwierigkeit. Und nach 2 Monaten geht er zu Möhle und sagt, lieber Herr Möhle, das mit der Anstiftung zum Mord haben wir beide vergessen. Aber abgesehen davon waren Sie finanziell schwer anständig zu mir. So redet keiner, der sagt Adieu auch zu den Schwänen schreibt. Naja, so ähnlich, sagt er halt. Und ich möchte Ihnen jetzt gratis, quasi als Kundendienst, mitteilen, was ich zufällig im Zusammenhang mit einer anderen Sache erfahren habe. Dass nämlich Ihre geschätzte Beate zwar den Dressmann sein hat lassen, dass sie aber einen anderen hat. Wer das ist, weiß ich noch nicht. Aber wenn es Sie interessiert, Herr Möhrle, stehe ich zu Ihren Diensten. Und wer ist der Neue? Priesnitz. Nein, ich meine, wer der neue Liebhaber ist. Priesnitz, sag ich ja. Der Detektiv? Ja, er selber. Ist es so abwegig, dass sich Priesnitz mit der sitzengelassenen und todtraurigen Beate in Verbindung setzt? Und er scheint ja ein gewisses Etwas für Damen auszustrahlen. Der Detektiv hat sich an sie herangemacht. Aber er kann doch dem Möhrle nicht sagen... Natürlich nicht. Aber was hindert ihn daran, alle möglichen anderen Männer in Verdacht zu ziehen? Er kann doch erzählen, was er will. Er weiß immer, wann Beate mit dem geheimnisvollen Fremden geschlafen hat. Vielleicht treibt sie es mit mehreren, sagt er. Wenn er geschickt ist, hält er den Möhrle jahrelang in Atem. Und Beate außer Atem. Eine ideale Verbindung von Beruf und Vergnügen. Ach, du meinst... Der Detektiv macht sich an die Frau heran. Möhle stünde vor einer Mauer, sozusagen, die er nie durchbrechen kann. Eine Mauer? Eine Mauer aus trübem Glas. Er sieht alles und sieht doch nichts. Ja. Noch eine Flasche Wein, die Herren? Ja, bitte noch eine. Vom Gleichen. Bitte sehr. Nein, Herr Leibersdorf. Ich möchte etwas ganz anderes wissen. Und das wäre, Herr Plasch? Wo waren Sie am vorletzten Montag? Wer? Sie, Herr Leibersdorf. Was, ich? Ja, Sie. Wo waren Sie? Aber ich muss doch sehr bitten. Ich dulde keine Ausflüchte. Herr Plasch. Ich weiß, wo Sie waren. Ich könnte Ihnen ohne weiteres sagen, wo ich war. Allein, ich sehe nicht. Ja, dann sagen Sie es doch. Also ich muss schon bitten, Herr Plasch, einen etwas höflicheren Ton. Ich schlage noch ganz andere Töne an, wenn Sie nicht sofort zugeben, wo Sie waren. Was heißt denn da zugeben? Jawohl, zugeben. Herr Plasch. Wo waren Sie? Mit diesem Ton, Herr Plasch. Den Ton bestimme jetzt ich. So leid es mir tut, aber unter diesen Umständen muss ich unsere geschäftliche Beziehung für beendet betrachten. Selbstredend. Herr Plasch, bitte verlassen Sie mein Büro. Ich will nicht vor einer Mauer sitzen. Vor einer Mauer aus trübem Glas. Ist Ihnen nicht gut, Herr Plasch? Brauchen Sie einen Arzt? Sag Adieu auch zu den Schwänen. Sie haben geläutet, Herr Leibersdorf. Wo waren Sie? Hä? Wo waren Sie? Bitte, Arnold, führen Sie den Herrn hinaus, er möchte gehen. Ja, ich gehe schon. Aber ich weiß alles. Kommen Sie. Ja, rühren Sie mich nicht an. Dann kommen Sie. Ich weiß, wo Sie waren. Sie waren bei meiner Frau. Sie waren bei meiner Frau. Kommen Sie. Rühren Sie mich nicht an. Ich gehe schon. Adieu. Auch wenn Sie kein Schwan sind, Herr Leibersdorf. Was war denn das jetzt? Er muss plötzlich übergeschnappt sein. Sagen Sie, Arnold, wer hat denn diese Frau Plasch beobachtet? Ich. Wie war sie denn? Na ja, nicht ohne. Mit Gewalt aus dem Bett werfen würde ich sie nicht. Bringen Sie mir den Vorgang herein. Ich werde die Sache jetzt selber in die Hand nehmen. Gehören die Herrschaften zusammen? Bitte? Nein. Nein, nein, nein. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ich möchte mich hier ein wenig umsehen. Bitte. Sagen Sie, Fräulein, ich suche... Wissen Sie, ja? Ich suche ein Buch. Tja, wir sind eine Buchhandlung. Sicher, nur... Es ist sehr schwierig. Das Buch hat... Jetzt dürfen Sie nicht lachen. Das Buch hat einen weißen Umschlag und eine blaue und schwarze Schrift. Oder eine blaue und rote Schrift. Mehr wissen Sie nicht von dem Buch? Doch. Der eine Mann, der vorkommt, heißt Gustav und ist Dressmann. Ich meine Verfasser oder Verlag oder sowas. Wissen Sie nicht? Nein. Tja, was drin vorkommt, hilft uns nicht weiter. Lesen Sie denn die Bücher nicht, die Sie verkaufen? Nein. Wieso? Ach, gnädige Frau. Bitte? Verzeihen Sie. Ja. Verzeihen Sie, wenn ich Sie anspreche, Frau Plasch. Sie kennen mich? Ich wüsste nicht... Sie sind Frau Stefanie Plasch. Ja, aber... Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie. So. Ich kenne Sie sehr gut. Ich kenne Sie noch nicht lange, aber ich kenne Sie gut. Woher denn? Das möchte ich Ihnen gerne erzählen, nur wenn Sie es interessiert, selbstredend. Ich weiß nicht. Ich kenne auch Ihren Mann sehr gut. Oh. Ich schlage vor, wir gehen in ein Café. Ich darf Sie einladen? Sonst kann ich den Herrschaften nichts empfehlen. Danke, nein. Nein, danke. Gehen wir also? Also gut. Gehen wir. Wir brachten Rondo Mortale von Herbert Rosendorfer. Es sprachen Stefanie Grit Böttcher, Guido Herbert Bötticher, Hubert Alf Tamin, Leibersdorf Wolfgang Wahl, Dr. Wirrer Karl Liefen und in weiteren Rollen Ulf-Jürgen Wagner, Gudrun Faupel, Jasper von Oertzen, Wolfgang Gropper und Monika Strauch. Regie Otto Kurt, Produktion Bayerischer Rundfunk 1975.